ihr Waffen her! Weh mir, welch eine Kinnen! Soll die Tochter ich opfern, die bluten sterben soll? Die Tochter, die so oft an meiner Brust geruht, es zerreißt mein liebendes Herz. Nein, nein, sie lebe! Was soll diese Schwäche zu retten ein Leben, das den Göttern verfallen? Darf ich das Heil der Griechen, ihren großen Zweck wohl opfern? Soll ich erdulden, dass das Heil mich verrate? Nein, nimmermehr, lieber reiß ich mit Gewalt meine Tochter zum Opfer hin. Stahl bietet die reine Brust. Schon seh ich sie vom Blute überströmt. Grausamer Vater, hörst das Geschrei, du nicht der Bäume nieden. Ertönt nicht die Luft von dem grausen Gezicht. Ihre tödlich giftigen Schlangen, schon beginnen sie mit den Strafen, den Mord meines Kindes zu rächen. Unselge haltet ein, die Götter trifft die Schuld, sie führten meine Hand. Sie zückte selbst den Stahl, ja, sie schlachtete das Opfer. Wie nichts kann denn versöhnen euren Zorn, ihr Schreckliche. Nichts. Des Gewissens Qual, die mich foltert, die mich mordert. Stärker als ihr. Treuen Schar, geleite die Königin von Dannen, sogleich und schleunig soll nach Mykene sie eilen. Mit meiner Tochter fliehe sie dies Land, um jedem Blick sie zu verbergen. So geh! Durch Tugend und doch war diese Hand schon erhoben zu deinem Tod. In tiefem Gram zu deinem Tod. Du fahr das Blut, du fahr das Blut!